Yeah. Selfmade Records 2013. Kollege der Boss. Obacht, kleiner Stricher. Ey. Ich hab die Pusher-Gene, teste das Coke mit ner Buschmachete. Geh auf Rapper los, die Hoes verlieren die Lust am Leben. Geben auf Starten mit beschmutzter Ehre ne Puffkarriere. Durch meinen Körper ziehen sich Panzerplatten und Kupferdrähte. Rap Rambo, Black Lambo, guck wie ich die Opfer fick. Ich schlepp Heino zum Friseur und zwing ihn zu nem Boxerschnitt. Düsseldorf, Headquarter, Mailand, Zweigstelle. Das wird unsichtbar, wenn ich ihn hinter einen Zweig stelle. Yeah, ich räum Barrieren aus dem Weg, räum Karrieren aus dem Weg. Schneid dir den Hate ab, nicht mehr Machete aus dem Face. Schick deine Bitch in den Puff und lass sie jeden Mann darin ansprechen. Auch die Schlitzaugen, die sie auf Mandarin ansprechen. Was für Rapper, du bist ne Slut und wächst mein Jagdinstinkt. Ein Schlaghund in deiner Schenprang, groß der Abdruck meines Platinrings. JBG zerfickte deutsche Rapper, jetzt spannen wir erstmal paar Wochen aus, als wenn sie die Bitches solcher Rapper. Rosa Steine auf der Rolex, Modell Submariner im Hotel. Rasse Weiber, ich zähl Geld und lass mich feiern, was denn Kleiner? Ich las den Zigarren, rauch in den Wind. Mal sehen, wie sehr du noch hatest mit nem Karrenlauf unterm Kinn. Was du auch unternimmst, du scheiterst gegen den King. Bestellst Sex im Shop, bis in Designerläden nichts drin ist, außer ratlose Verkäuferinnen. Ey, ich rap nur damit man checkt, dass andere Rapper nicht das Bahnhofstricherzeugnis ist. Wenn ich's ihr besorg, kriegt deine Mutter einen Heulkrampf. Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ey, während ihr in Bierzelten sauft, bäng ich auf vier Fällen Frauen die Gehirnzellen raus. Yo, der King spuckt wieder Hustlerflows, die Ringe an meinen Fingern sind Hingucker wie Gaffer. Du treibst Inzucht mit deinem Bastardsohn. Ich besuch dich ganz gechillt zu Hause, klopfe dann an deine Wohnung und baller dir durch den Türspion ins angsterfüllte Auge. Ich steig aus dem Mercedes-Coupé, du stehst im Weg und gibst mir dann zitternd deine Demo-CD. Ich nehm sie raus aus der Hülle, es macht. Und du hundest und rennst mit Schiss in der Kehle back in deine Emo-WG. Ich mach aus Deutschlands Töchter Nutten, deine Freundin möchte schlucken. Ich fix sie durchs Haus und du musst danach fünf Gebäudestücke putzen. Ich bin 90% Muskeln, werd am Airport stets gecheckt. Denn ich seh aus, als ob ich in meiner Jeans nen Feuerlöscher schmuggel. Rosa Steine auf der Rolex, Modell Submariner im Hotel. Rasse Weiber, ich zähl Geld und lass mich feiern, was denn Kleiner? Ich mach's in Zigarren, rauch in den Wind. Mal sehen, wie sehr du noch hatest mit nem Karrenlauf unterm Kinn. Was du auch unternimmst, du scheiterst gegen den King. Bestellst Sex im Shop, bis in Designerläden nichts drin ist, außer ratlose Verkäuferinnen. Ey, ich rap nur damit man checkt, dass andere Rapper nicht das Bahnhofstricherzeugnisse sind.